WDR-Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute eine freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter unserer bekannten Nummer, kostenfrei für euch, 0800 220 50 50 oder Mail domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Sarah. Und sie ist 29. Guten Morgen, Sarah. Ja, salut, Jürgen. Grüß dich. Um was geht's bei dir? Ja, ich dachte, ich erzähle einfach mal was, was vielleicht der ein oder andere interessant finden könnte. Ja. Und zwar führe ich seit jetzt 3 Jahren, sogar ein bisschen länger, eine recht intensive Brieffreundschaft mit einem Serienmörder, der seit 89 in einer kalifornischen Todeszelle sitzt. Ein Serienmörder? Das heißt, genau. Wie viele Menschen hat er umgebracht? Also verurteilt wurde er, glaube ich, für 13 oder 14 Morde, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Er selber hat zu Beginn gesagt, dass es 20 wären, aber er hat dann alles abgestritten. Ja, also es waren einige versuchte Morde dabei, die es halt überlebt haben. Also er hat zuerst hat das zugegeben und dann hat er es abgestritten? Oder wie? Genau, also der hat ganz am Anfang 84 wurde der quasi geschnappt. Da wollte er sofort, dass alles sofort zu Ende geht und dass er halt sofort Todesstrafe bekommt, weil er den ganzen Prozess nicht mitmachen wollte. Aber seine Eltern haben ihn dann so bearbeitet, dass er das nicht machen soll, weil die natürlich wollten, dass er weiterlebt. Dann hat er es doch alles abgestritten. Mhm. Was glaubst du denn? Der war es 100%. Bitte? Also er hat es 100% gemacht und hat eine nicht klar zu definierende Zahl von Menschen umgebracht. Genau, also wie gesagt, verurteilt wurde er wegen 13 Morden definitiv und er hat 19 Todesstrafen bekommen. 19 Todesstrafen? Und ich habe mich eben ziemlich intensiv mit der Biografie beschäftigt. Er ist auch relativ bekannt, es war so viel in den Medien und die Beweise sind eigentlich eindeutig. Ja, aber vielleicht von dir, du bist gut informiert, noch ein paar Worte dazu. Warum hat er diese Menschen umgebracht? Der war also meiner Ansicht nach, weil er halt musste, also ich bin relativ bewandt in den Neurowissenschaften und Neurophilosophie und wenn man sich die Biografie von ihm anschaut, hätte eigentlich nicht anders werden können. Also ich fände, alles andere wäre unnormal gewesen. Der ist halt in relativ krassen Verhältnissen aufgewachsen mit viel mit Misshandlung und Drogen. Mhm. Okay, lassen wir mal die biografische Erklärung. Zunächst mal, was waren das für Fälle, in die er da geraten ist, dass er diesen Menschen umgebracht hat? Genau, also der hat eben quasi auf der Straße gelebt, war Junkie, hat Kokain gedrückt und der hat natürlich immer viel Geld gebraucht. Und dann ist er halt eben nachts immer in Häuser eingestiegen, also völlige Zufallsopfer, also ich gehe davon aus, er hätte niemals jemand was getan, den er kennt, ist in die Häuser nachts reingestiegen, hat dann immer zuerst den Mann erschossen, sofort, und die Frau hat er dann vergewaltigt, meistens anal, und hat dann immer gesagt, wenn sie kooperiert, lässt er sie leben und wenn nicht, halt nicht. Und da hat er sich auch dran gehalten. Also es haben tatsächlich die Frauen überlebt, die halt quasi mitgemacht haben. Jetzt bin ich ein bisschen schockiert, weil ich das noch nicht richtig verstehe, aber du wirst es mir sicherlich gleich erklären können. Genau. Warum hast du mit diesem Mann diesen Kontakt? Also das war so, also ich persönlich bin noch nie wahnsinnig sexuell gewesen. Also ich stehe nicht auf den klassischen Geschlechtsakt und war immer eigentlich in der SM-Szene unterwegs. Mhm. Beziehungsweise ich bin devot, habe das immer irgendwie so ausgelebt und habe dann eben, also ihn in den Medien gesehen und habe ihn tatsächlich aber nur geschrieben, weil ich ihn so unglaublich gut ausfand. Also für mich halt optisch das Maß der Dinge. Dann dachte ich schreibe dem mal, habe natürlich nicht damit gerechnet, dass was zurückkommt. Und jetzt tatsächlich schreibt er ja mindestens einmal im Monat seit 3 Jahren. Und dieser Trieb, also mit dieser SM-Szene habe ich, also es hat sich so verschoben. Geht denn von, das mir geht, jetzt... Ja, Entschuldige. Ja, weil mir das jetzt nicht mehr echt, mir war das dann nicht mehr echt genug. Also ich kann jetzt mein Gehirn nicht mehr austricksen, weil diese SM-Sachen ja immer abgesprochen sind, ja. Das heißt, die reale Tat, die realen Taten dieses Mannes üben, so grausam sie sind, üben auf dich eine Faszination, vielleicht sogar eine sexuelle Faszination aus. Auf jeden Fall, ja. Also das hat sich jetzt eben dahingehend verschoben, dass ich lieber einen Mann habe, der in echt sowas gemacht hat und ich weiß, zu was der in der Lage wäre. Und das ist quasi der Lustgewinn, den ich auch aus diesem Kontakt jetzt ziehe. Also er sagt mir zum Beispiel, was für Fotos ich ihm schicken soll. Welche Fotos sollst du ihm schicken? Also pornografische Fotos sind nicht erlaubt, die würden nicht durch die Kontrollen gehen, würde ich auch nicht schicken, aber er ist zum Beispiel er hat einen Fußfetisch, einen sehr ausgeprägten, also geht es viel um Füße und Bikinis sind da irgendwie gut und halt Strings, also es geht sind halt einfach leicht begleitet die Fotos in den erotischen Posen. Ist dieser Schriftverkehr, dreht es sich nur um Erotik? Und Sexualität? Nein, nicht wirklich. Nein, also anfangs war er sehr höflich und hat überhaupt nie, also obwohl ich sexuell angefangen habe, ihm zu schreiben, hat er nie, er war völlig Gentleman und hat nie irgendwie so bestimmt das erste halbe Jahr. Und dann hat er erst angefangen, so Sachen zu fragen, wie, ja, was ich mir beim Masturbieren vorstelle oder was ich da und da schon gemacht habe. Und das darf man schreiben. Dann, was? Das darf man schreiben. Anscheinend auch darf man das schreiben. Es sind manchmal durchgestrichene Passagen drauf. Da frage ich mich dann immer, ob er es durchgestrichen hat oder halt die Kontrollen. Aber so, okay. Nee, und er schreibt Ja, du wolltest noch ausholen? Ja, ich wollte nur sagen, dass er dann halt auch manchmal irgendwann nach einem Jahr oder so hat er angefangen, so kleine Pornogeschichten zu oder was er sich halt vorstellt einfach. Ja. So, jetzt ist die sexuelle Attraktion die eine Seite. Auf der anderen Seite gehört aber doch zum Leben, dass man auch einen moralischen Standpunkt hat und dass man eine Haltung hat, eine Wertung, dass man wertet. Nee, ich bin da Gegenteil. Du kannst das komplett ausklammern, dass er das getan hat. Anders gefragt, wie bewertest du denn seine Taten? Ich bewerte gar nichts, aber wie gesagt, ich bin, ich habe Philosophie studiert. Ja gut, aber er hat Menschen getötet. Ja, aber ich bin sehr in der neurowissenschaftlichen, also an der neurowissenschaftlichen Debatte interessiert. Ich suche gerade nach einer Promotionsstelle im Gebiet Neuroethik und also ich bin da wahnsinnig involviert und für mich gibt's Moral. Also für mich gibt's keinen freien Wille. Ich weiß einfach, dass er einfach das Gleiche macht wie ich. Er macht, was er meint, was er muss. Ah, das heißt also, du sagst, es ist erklärbar aufgrund seiner Konditionierung als Jugendlicher, als Mensch. Aber er hätte nicht anders können. Aber das würde ja bedeuten, dass man jeden Verbrecher freispricht, weil man alles letztendlich so hintergründig erklären kann. Nein, also finde ich nicht, weil also ich finde halt seinen Trieb völlig legitim. Ich weiß, dass also für meine Sicht konnte er nicht anders handeln und es ist aber auch ein Trieb natürlich in einem anderen Menschen nach Schutz, also den Schutztrieb der Gesellschaft, den kann man ja auch nicht wegleugnen. Von daher finde ich es schon legitim, dass man solche Leute einsperrt, aber halt nicht aus Strafe, sondern aus Schutz für die anderen. Aber das heißt, ich mag halt einfach. Du würdest nie verurteilen. Nie im Leben. Also das heißt, ich mag halt auch diese Pharisäer-Mentalität nicht. Okay, das treiben wir es mal auf die Spitze in der theoretischen Diskussion. Das heißt, du würdest auch jemanden wie Hitler und Stalin nicht verurteilen, weil das erklärbar ist, was sie getan haben? Ja, verurteilen würde ich die auf keinen Fall, nein. Also ich denke halt einfach, dass die aufgrund der Umstände, ich glaube einfach nur an Ursache und Wirkung, die Umstände haben halt einfach dazu geführt. Klar finde ich in meiner subjektiven Welt auch blöd, wenn mir jemand was tut oder meiner Familie oder so. Aber ich weiß halt einfach rational, dass es einfach so sein musste. Also mir ist der Denkansatz durchaus bekannt, den du formulierst. Ich teile ihn nicht. Aber da können wir beide jetzt oder mit vielen Leuten lange, stundenlange Diskussionen führen. Du weißt, du willst darüber promovieren, dann ist mir das völlig klar. Also okay, ich akzeptiere das jetzt so, wie du es für dich gesagt hast. Noch eine Faktenfrage. Wann steht denn die Hinrichtung, wann steht die an? die steht eigentlich noch gar nicht an. Ich gucke voll oft im Internet und habe natürlich auch immer Angst, wenn mein Brief mal 2 Wochen überfällig ist, dass schon irgendwas war oder ansteht. Aber tatsächlich ist dieser Fall noch so offen. Also ich habe gelesen, dass die Anwälte das natürlich rauszögern, der Prozess eigentlich nicht gültig war, weil sie die Beweise falsch verwendet haben. Die Beweise sind eindeutig, aber man hat die Beweise halt quasi versaut, weil man sie falsch verwendet hat und jetzt müsste man den Prozess neu aufrollen und von daher steht es noch völlig in den Sternen. Also wie oft schreibt ihr euch? Also es dauert ja eine Weile, bis der Brief in Kalifornien ankommt, dann kontrolliert wird und zurückkommt, aber so ich würde sagen, also einmal im Monat kommt ein Brief, manchmal zwei. Jetzt aber nochmal eine Frage zu dir, Sarah. Wenn du so ausgerichtet bist, wie du es gerade geschildert hast, ist es für dich ja da, das haben wir gerade auch schon besprochen, wäre für dich das auch attraktiv, real mit einem Verbrecher, sage ich jetzt mal, in Kontakt zu kommen? Ja, auf jeden Fall. Also das wäre schon. Das heißt, du gehst ja auf dünnem Eis und begibst dich unter Umständen sogar auch persönlich in eine Gefahrenzone. Das nimmst du in Kauf? Also ich gehe immer davon aus, dass es nicht so ist, weil also die Männer, die ich treffe, haben schon eine kriminelle Vorgeschichte, aber ich gehe nicht davon aus, dass die mir was tun würden. Klar, kann natürlich naiv sein, aber ich finde, dass ich da schon ein Gespür dafür habe. Also ich würde mich jetzt auch nicht mit jedem treffen und ich will auch nicht, dass der sowas mit mir macht. Ich will nur wissen, dass der zu sowas in der Lage ist. Ich hoffe sehr, dass es immer gut geht, Sarah. Ich hoffe es sehr. Ich hoffe auch, ja. Du sagst, du stehst kurz vor einer Promotion. Was machst du beruflich? Nachdem ich Geisteswissenschaften studiert habe und seit 2 Jahren nichts finde, bin ich jetzt Stripperin und Escort. Ach so. Na, das sind ja kuriose Kombinationen. Eine promovierte Stripperin. Jetzt warten wir erstmal ab, also ob das mit der Promotion natürlich, überhaupt natürlich, klappt. Natürlich. Also ich suche, der das Thema betreut. Ja, aber immerhin eine Philosophin, die strippt, finde ich auch ziemlich cool, muss ich sagen. Also ich finde das sehr naheliegend sogar. Ja, aber in gewisser Weise schon. Aber ich glaube, so viele Kolleginnen mit dem Hintergrund hast du nicht, oder? Ich kenne auch nicht viele Frauen. Nicht. Aber dass die Geisteswissenschaften oft ins Rotlichtmilieu führen oder zum Taxifahren, ist schon bekannt. Das ist bekannt. Mit dem Taxifahren auf jeden Fall, ja. Liebe Sarah, es war sehr aufschlussreich. Vielen Dank und pass bloß auf dich auf. Ich habe ein bisschen Sorge, aber sei auch streng zu dir und hab ein waches Auge. Bitte. Ich versuch's, ja. Alles Gute. Dankeschön für den Anruf. Danke. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50 unsere Nummer und die hat auch Tom gewählt. Tom ist 24. Guten Morgen, Tom. Hallo, Domian. Ja, Tom. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Es geht eigentlich um Folgendes. Ich habe vor ungefähr 3-4 Jahren meine letzte Beziehung gehabt. Das war mit einer Frau, das war meine große Liebe und so weiter und so fort. Danach war ich nicht mehr fähig, irgendwelche Beziehungen einzugehen und bin dann auch teilweise in die schwulen Szene abgedriftet. Das hört sich jetzt vielleicht negativ an, aber eher so experimentierfreudig. Warst du denn früher auch schon in gewisser Weise interessiert ein bisschen an Männern? Ich hatte ja eine Abneigung, also so nach dem Motto, ich bringe mich lieber um, ehe ich was mit einem Mann anfange. Ach so. Aber dann so hat sich dann irgendwann Interesse dafür auch geweckt, aber eigentlich tendenziell, ich hätte lieber eine Frau anstatt einen Mann, weil ich will eine Familie gründen, Kinder zeugen und so weiter und so fort. Also würdest du sagen, dass du von der sexuellen Orientierung leicht bisexuell bist? Ich bin bi-hetero. Oder bi-hetero, also ist beides da. Mit der Gewichtung aber auf hetero? Ja. Ja. Und so die Sache, dass ich halt was mit Männern habe, ist wahrscheinlich auch, es ist einfach, man wird nicht verletzt und man ist man geht davon aus, Männer sind Arschlöcher und sie tun einem nicht weh. Könntest du dich dann in einen Mann auch verlieben? Ich glaube nicht, nein. Nein, das ist eine reine sexuelle angezogen sein. Ja. Ja. Das ist auch der Grund deines Anrufes, dass du mir davon erzählen wolltest, oder? Nee, eigentlich, dass mich das ziemlich frustriert, dass ich jetzt seit auch fast 4 Jahren keine Beziehung mehr hatte, keine aktive Beziehung mehr und dass mich das ziemlich fertig macht, weil wenn ich eine Frau sehe, die mich begeistert, versuche ich sie für mich zu begeistern. Das geht meistens sowas von schief, dass ich im Endeffekt trotzdem wieder allein da stehe. Okay, aber erklär mir das nochmal. Du warst mit einer Frau zusammen, die du sehr geliebt hast. Das ist auseinandergegangen. Ich gehe mal davon aus, dass die Frau dich verlassen hat, oder? Sie hatte noch einen anderen. Das war, wir hatten uns kennengelernt, das war meine Silvester und da war sie in der Beziehungspause mit ihrem Typen. Anfangs habe ich sie nicht gemocht. dann irgendwie hat sich das zwischen uns, es hat einfach gefunkt, dann ist es passiert. Ich war in der Zeit noch zu einer Beziehung, die dann zu Ende ging, weil sie Schluss gemacht hat. Sie hatte mich aufgefangen. Und dann ist es passiert. Wir hatten erstmal die Nacht Sex, dann haben wir uns einander verliebt und sie war natürlich noch verliebt in ihren Typen, mit denen sie dann wieder eine Zeit lang zusammenkam, wo dann wieder zwischen uns Beziehungspause war und es gab ein Hin und Her, ein Dreivierteljahr lang und ja. Aber letztendlich hat sie dich dann verlassen. Letztendlich hat sie sich dann für den Typen entschieden. Ja. So, und dann quasi so auch, kann man das sagen, aus Frustration heraus hast du dich so den Männern zugetan? Eigentlich erst auch nach so 2 Jahren, weil ich habe erstmal Zeit für mich gebraucht, das zu verarbeiten, dass ich halt wirklich sehr verletzt wurde, weil ich halt wirklich sehr viel für sie empfunden hatte. Und dann ist es einfach passiert. Auf einer Party, man war besoffen und dann und hat sich halt ein schwuler Typ an mich reingemacht und dann habe ich es einfach passieren lassen. Ja. Hattest vorher aber keinerlei Erfahrungen, vor einigen Jahren? Nein, nein. Nein, noch gar nichts. Ja, und jetzt, wie oft hast du sexuellen Kontakt mit Sehr selten. Nur wenn es sich mal ergibt, war... Ich selber suche nicht danach aktiv. In meinem Freundeskreis habe ich ein, zwei, die schwul sind. Und was weiß ich, wenn sie mal zu Besuch sind, dann passiert es halt. Ja. Und wie viel Mal hattest du so One-Night-Stand-mäßig Sex mit einer Frau in den letzten Jahren, seitdem du getrennt bist? Gar nicht. Überhaupt gar nichts? Nein. Achso, ich dachte, zumindest ein bisschen Sex wäre da gelaufen. Nein, also ich bin ja eigentlich strikt gegen One-Night-Stands, aber auch selbst da lief nichts. Ist da irgendeine Blockade? Ist da irgendetwas, das du... Vermutlich. Also ich würde es als selbstzerstörerisch bezeichnen. Wenn ich irgendwas anfange, beende ich es entweder frühzeitig oder... Gab es denn mal so ein leichtes Verliebtsein in eine Frau in den letzten Jahren? In den letzten Jahren mehreres eigentlich. Also aktiv zum Beispiel, ich bin auch aktiver Chatter, da kommt ab und zu mal was zustande, wo man auf einer Ebene ist, wo man halt nicht von Vorurteilen belastet ist. Mhm. Oder auch so, wenn man Leute kennengelernt hat in Gruppen oder so, dann... entstehen Begeisterung oder man verliebt sich halt irgendwo auch so halt dieses, ich sag mal, dieses verliebt werden, also nicht verliebt werden, das begeistert werden. Mhm. Aber es ist dann nicht weitergegangen. Nee. Meistens sind sie vergeben oder fallen dann komplett auch sowieso aus dem Schemata, weil es, ich sag mal, Schlampen sind, was mich eigentlich gar nicht interessiert. Jetzt kann das natürlich sein, ich weiß es nicht, aber es klingt so ein bisschen merkwürdig, dass du immer noch mit dieser Verletzung zu kämpfen hast von damals, als du verlassen wurdest. Das kann sein. Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Denn das ist schon merkwürdig. Letztendlich sehnst du dich nach so etwas. Das möchtest du gerne haben. Ist das so? Das ist richtig, ja. Und es passiert aber nicht so richtig. Ja, ich wurde halt auch im Prinzip mit allen meinen Lastern sowie positiven, negativen Seiten akzeptiert. Von dieser Frau? Richtig. Ja. Aber das liegt ja schon eine ganze Weile zurück. Das ist auch richtig. Deswegen darf man eigentlich nicht mehr zurückschauen. Ich versuche. Ich schaue ja schon die Zukunft und... Ich weiß, wie schwer seelische Verletzungen nachwirken können. Gerade im Liebesbereich. Aber das Fatale ist, wenn man nicht alle Kraft aufbringt, sich davon zu lösen oder auf Distanz zu gehen. Distanz ist ja schon lange gewahrt, also es ist gar kein Kontakt mehr zwischen uns. Das ist mir schon klar. Da war ich ja schon von ausgegangen. Ich meine auch innerlich auf Distanz zu gehen. Es ist ganz schlimm, wenn man immer wieder sich die alte Zeit heranholt und die positiven Dinge dieser Zeit sich vergegenwärtigt. Also bewusst überlege ich gar nicht mehr, also denke ich gar nicht mehr darüber nach. Und das ist es ja. Jetzt halt gut in dem Gespräch denke ich jetzt kurz drüber nach und sonst eigentlich... Also ich, wenn ich mit Kollegen über alte Zeiten spreche, dann kommt halt natürlich ab und zu mal auch solche Zeiten mit zum Anspruch. Aber eigentlich, ich denke darüber gar nicht mehr aktiv nach. Ich glaube ja, das ist bei einer Liebe genauso wie bei einem Trauerprozess, wenn man einen Menschen wirklich verloren hat, dass man auch, bei jedem Menschen ist es anders, dass man eine gewisse Zeit, gewisse Jahre braucht, um darüber hinwegzukommen. So ist das auch, wenn man eine Liebe verloren hat. Das ist ja der kleine Tod. Es ist ja wie ein Tod, wenn man eine Liebe verloren hat, die einem ungeheuer wichtig war. Vielleicht ist die Zeit noch nicht ganz reif bei dir. Okay. Man kann, also selbst kann man ein bisschen dazu beitun, indem man wirklich die Vergangenheit Vergangenheit sein lässt und sie wirklich nicht mehr hervorholt und so weit wie möglich gar nicht mehr dran denkt. Und nur auf das Jetzt und das Hier sich konzentriert und dem Jetzt und Hier auch eine Chance gibt. Gut, mein Hier und Jetzt ist ja auch nicht gerade rosig. Ja, ja. Ich kann es ja auch nur so relativ abstrakt sagen. Nee, ich weiß, was du meinst. Mehr, das ist ja so eine Linie nur, die man jemandem anderen so sagen kann. Okay. Ich glaube, dass sich das ergeben wird, wenn du schaffst, dem einfach eine Chance zu geben, was da auf dich zukommt, mit einer Frau. Oder vielleicht auch mit einem Typ. Wenn du dich in einen Typ verliebst, ja, dann verlieb dich halt in einen Typ. Dann wirst du eine ganz andere Liebe erfahren, die du vielleicht noch gar nicht kennst. Das weiß ich nicht. Also da sträube ich mich halt noch ein bisschen, weil ich eigentlich so von dieser typischen Familie träume. Ja gut, aber... nee, ich meine nur. Ja, ich verstehe schon. Aber weißt du, das ist auch ein Hemmschuh. Lass mal die Zukunft, Familie und alles das mal, leg das mal beiseite. Es geht um jetzt. Und wenn du dich jetzt wenn du einen tollen Typ kennenlernen würdest, wenn das auch nicht deiner Konvention entspricht, aber da eine Herzensbindung ist, dann lass dich doch mal drauf ein, Mensch. Wer weiß, was draus wird. Vielleicht wird was Gutes draus und dann ergeben sich wieder ganz andere Sichtweisen. Das stimmt eigentlich. Das kann auf jeden Fall helfen, über Vergangenes drüber hinwegzukommen. Absolut, absolut. Ja. Ja, also du bist doch bevorzugt. Du hast zwei Möglichkeiten im Leben. Du hast die Frauenmöglichkeit und die Männermöglichkeit. Nutze beide. Das ist doch ein Geschenk, ist doch super. Stimmt, aus der Perspektive habe ich das jetzt auch nicht gesehen. Ja. Mein lieber Tom, ich wünsche dir viel Glück und ich bin ganz guter Dinge, dass das klappen wird. Gut, ja, und ich bedanke mich. Sehr gerne. Eine schöne Sendung. Alles Gute, vielen Dank. Tschüss. Okay, tschüss. So, 1:21 Uhr haben wir. Das ist Zeit für Dana. Dana ist 20 Jahre. Guten Morgen, Dana. Guten Morgen, hallo. Guten Morgen, Dana. So, ja, liebe Dana, über was reden wir? Genau, ich habe das Problem, ich habe kein Selbstbewusstsein. Wie kommt das? Ja, das ist mein Problem. Ich habe dreimal meinen Hauptschulabschluss abgeholt und Dreimal abgeholt hast, heißt dreimal durchgeflogen, oder was? Also ich habe mit 16 den gemacht. Mhm. Ich war am Anfang auf der Realschule. Mhm. So, dann bin ich auf die Hauptschule gegangen. Mhm. Dann durchgeflogen, so, nochmal durchgeflogen und dann kam ich auf das BVJ. BVJ? Hilf mir eben, was ist das? Das ist ein... das ist auf der Berufsschule, das ist ein Berufsbildungsjahr, sag genau. ich mal. Ja, so heißt es, ja. So, und dann kam ich mit den Leuten gar nicht klar, da bin ich gar nicht erst hingegangen. Das heißt, im Klartext, du hast keinen Hauptschulabschluss in der Tasche. Jetzt schon? Ja, klar, aber damals war es so. Ich erzähle jetzt erstmal von meiner Geschichte. Ich verstehe, okay. So, und dann bin ich nochmal in der Volkshochschule durchgeflogen bei der mündlichen Prüfung. Mhm. Ich war total neben der Spur aufgeregt. Mhm. So. Und dann kam ich in eine Arbeitsamtmaßnahme und da wurde uns gelehrt, irgendwelche Fernsehfilme, Tolles, ich habe gar nichts gelernt und dann hat mich, wie gesagt, meine Mutter direkt da rausgeholt und mich angemeldet an der nächsten Volkshochschule. Und das ist auch meine letzte Chance gewesen. Und die hast du genutzt? Genau. Und da waren auch wirklich nette Leute, aber ich habe es knapp geschafft. Also so. Ich habe leider eine Mathematikschwäche. Ja gut, haben viele. Aber weißt du, Dana, was du mir jetzt gerade erzählt hast, ne? Ja. Finde ich gar nicht so schlecht, muss ich dir gleich mal sagen. Du bist mehrmals gescheitert, aber du hast dich nicht hängen lassen. Du hast so viele Anläufe gemacht und nur hast du deinen Hauptschulabschluss in der Tasche. Das finde ich schon mal sehr gut und da habe ich Respekt vor. Du hättest auch sagen können, nach dem zweiten Scheitern, ich schaffe das sowieso nicht und hättest faul auf dem Bett liegen können, auf dem Sofa. Hast du nicht das gemacht. Das freut mich. Finde ich gut. Aber Domian, weißt du, ich bin nicht so eine Person. Ich denke mal, meine Eltern haben viel geleistet, mein Bruder hat eine eigene Firma, mhm. der ist schon 34, also ist mein Halbbruder. Mhm. Aber trotzdem, ich denke mal, ich möchte nicht enden als ein Vollidiot und ich sehe auch nicht aus wie ein Vollidiot, ich sehe genauso aus wie eine ganz normale Person. So, und du klingst auch nicht wie ein Vollidiot, um das mal gleich klarzustellen. Ehrlich? Du schweigst? Ja. Dana, was machst du denn jetzt im Moment zurzeit? Ja, ich mache ab nächsten Dienstag ein Praktikum beim Friseur. So. Ja. Mit der Hoffnung und dem Ziel, vielleicht da eine Lehre machen zu können. Ich hoffe es. Nur ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt wirklich kein Selbstbewusstsein, wie ich mich da verhalten Du sprichst hier gerade sehr gut und sehr sympathisch vor Hunderttausenden von Menschen und machst das super toll. Erzähl mir nicht, dass du kein Selbstbewusstsein hast. Wirklich. Ja, hab ich einfach nicht. Du kommst auch, ich höre es gerade, aus so einer erfolgreichen Familie. Und schon. Ist es deshalb auch für dich so schwierig, dass du nun gerade nicht so auf der Überholspur bist wie vielleicht die anderen Leute in deiner Familie? Ja, und das tut mir halt sehr weh. Und auch von den anderen Menschen gelte ich halt, also ich bin zu meinem Freund gezogen und hier in dem Dorf gelte ich halt als blöd. Friseurin blöd. Ja, das ist ja nur bescheuert. Das ist ja nur absolut bescheuert, wenn man eine Friseurin als blöd abstempelt. Was sagen denn deine engen Leute, deine Familie? Ja, die sagen, die wünschen mir das halt, also meine Eltern, die wünschen mir das halt, dass ich es endlich mal schaffe, die geben mir Ansporn dafür und... Und dein erfolgreicher Bruder, was sagt der? Der hat auch gesagt, du schaffst es irgendwie, nur du musst dein Selbstbewusstsein irgendwie aufbauen. Ja, nur aber das, ein Problem ist, ich... Aber du hast ich hab kein Selbstbewusstsein. Doch, du hast es doch schon aufgebaut. Dana, das sage ich jetzt wirklich ernsthaft. Ich will dir jetzt nicht irgendwie schmeicheln oder dir Honig um die Nase pinseln. Indem du diesen schweren Weg gegangen bist bis zum Hauptschulabschluss, das ist schon eine Leistung. Da kannst du auch stolz drauf sein. Das finde ich sehr nett, aber ich habe von dem... man muss ja zum Berufsberater dann gehen. Mhm. Ich bin jetzt, sag ich mal, kein Hartz-IV-Empfänger, weil ich kriege ja noch Kindergeld von meinen Eltern. Mhm. Und sag ich mal, er hat zu mir gesagt, es wäre sehr schwer, eine Ausbildungsstelle zu bekommen. Und ich würde es halt schwer schaffen und ich wäre halt nichts wert. Das tat mir halt sehr weh. Ich bin halt nicht wie die meisten irgendwie, die gar keine Lust haben. Das hat er zu dir gesagt, du wärst nichts wert? Nee. Ja, wirklich? Er hat zu mir gesagt, sie können gerne putzen gehen oder ein Klo putzen gehen. Und das fand ich halt erniedrigend. Dana, das muss ich ja auch noch einen Schwank aus meinem Leben erzählen. Ich habe so Driss-Erfahrungen in meinem Leben mit Berufsberatern gemacht. Liebe Berufsberater, nicht so ungut. Ihr seid vielleicht toll, aber ich habe damals ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn ich in meinem Leben auf Berufsberater gehört hätte, wäre nichts aus mir geworden. Nichts. Okay. Ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht wie du. Demotivierend, mäkelnd, irgendwelche Grimassen ziehend, wenn sie so über meinen Lebenslauf früher guckten und wenig Hoffnung machend. Daraus habe ich geschlossen, wenn Leute mir sowas erzählen, ne, denen zu sagen, vergiss es, geh dahin, lass den labern hier rein, da raus und zieh du dein Ding durch. Mach du dein Ding, lass dich nicht entmutigen. Und du hast jetzt eine Generalerfahrung gemacht. Du hast einmal die Erfahrung gemacht, wenn du scheiterst, kann man nochmal einen neuen Versuch machen. Wenn du wieder scheiterst, kann man nochmal einen Versuch machen. Du hast es dreimal gemacht. Ja. So, und dann hast du es geschafft. Und das ist eine Golderfahrung für dein Leben. So wird es immer wieder funktionieren. Wenn das jetzt mit dem Friseur nicht klappt, mit dem Friseur, klappt es mit dem anderen Friseur oder mit einer anderen Stelle. Das musst du nur wirklich wollen und du musst für dich sagen, ich schaffe das, ich krieg das hin. Und wenn ich 5-mal scheitere, ich schaffe es. Ich sage es dir wirklich nicht, um dich es doof zu motivieren. Ich sage es dir aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung heraus. Lass dir von den Sesselpupern nicht den Mut aus dem Herz blasen. Ja. Und wenn du da noch was, wenn die da in dem Dorf dich da als blöd darstellen, dann geh weg, wenn das möglich ist. Zieh in eine andere Stadt oder in einen anderen Ort. Ja. Mach einen Schnitt, geh in eine neue Umgebung, da lernst du neue Leute kennen, die lernen dich dann auch wirklich ganz neu kennen. Ja, das Problem ist, mein Freund wohnt ja in diesem Dorf. Ich komme ja aus dem Rheinland-Pfalz eigentlich, also Ja, aus einer großen Stadt in Rheinland-Pfalz. Es ist in der Nähe von NRW, aber auch nicht weit weg. Ich also, verstehe. Wissen Sie ja bestimmt. Ja, ja. Und dann bin ich in die Nähe dahin gezogen von einer großen Stadt, so, die an NRW als erste Stadt grenzt. Also ja. Ja. Ja, und das ist halt sehr schwer. Ja. Wird man halt als Blödmann. Ja, da muss man, da sage ich jetzt mal so, da muss man das für eine gewisse Zeit. Es tut halt weh. Ja, es tut weh. Aber da muss man es auch aushalten. Es geht um dich, um deine Zukunft. Da musst du so eine Mentalität haben, rutscht mir den Puckel runter, ich mache jetzt mein Ding hier. Also mehr kann ich dir nicht sagen. Und das habe ich dir jetzt mit tiefem Ernst und mit großem persönlichen Hintergrund gesagt. Ja. Und ich hab's im Gefühl, aufgrund dessen, was du mir von deinen letzten Jahren erzählt hast, dass du es schaffen wirst, dass du immer wieder mal auf dem Boden bist und denkst, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Das ist auch normal, das kenne ich auch. Aber du wirst dich immer wieder aufrappeln und irgendwann hast du deine Ausbildung in der Tasche, was auch immer, und du wirst denken, super. Und du kannst total stolz auf dich sein. Ja, das freut mich. Ich hoffe, ich schaff das auch. Liebe Dana, ich drücke dir ganz fest die Daumen. Dankeschön. Und bin guter Dinge. Tschüss. Ciao. Okay, tschüss. 1:31 Uhr. Ihr Lieben, nächste Woche ist ja der Montag sendefrei. Da haben wir keine Sendung wegen Pfingsten. Deshalb möchte ich euch auch jetzt schon mal hinweisen auf unser Thema. Nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Geiz und Gier. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die ja nun sehr geizig und gierig sind, also die nie genug kriegen können von zum Beispiel Geld, materiellen Besitztümern, Erfolg, Sex und so weiter. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die absolute Geizkrägen sind, die auf jeden Cent gucken, die anderen nichts gönnen. Und gerne mit Leuten, die nah an solchen Menschen dran sind. Also ich finde es immer sehr schwer, mit einem Menschen zu tun zu haben, der sehr geizig ist. Wenn ihr in eurem Umfeld oder vielleicht ist euer Freund oder eure Freundin so gestrickt, dann und ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de, meldet euch an zum Thema Geiz und Gier, unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Freie Themennacht heute, weiter geht's mit Johannes und Johannes ist 72. Johannes, guten Morgen. Ja, ich bin hier. Ja, Johannes, ich freue mich. Einen schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Domian, ich bitte dich, Johannes, den Ton von deinem Radio oder Fernseher ganz abzuschalten. Ja, das tue ich auch jetzt. Ja, ist weg. Gut. Darf ich du sagen? Na, aber natürlich. Allgemein du natürlich, ich habe dich ja auch geduzt. Das ist prima. Ja. Es geht also, weißt du ein wenig schon vorher Bescheid, worum es geht? Nein, ich weiß gar nichts. Nein. Ja, ich beziehe mich da auf die Sendung vor wenigen Tagen. Da ging es um eine junge Dame, so in den 30er Jahren, die alleine lebte und dann eine Katze und einen Hund besitzt, also auf telepathische Dinge, ja, wo sie sagte, genau, ich spreche mit den Tieren und Tiertelepathie, ja, genau. Da habe ich einmal allen Mut zusammengefasst und habe gesagt, okay, mir geht es eigentlich nicht anders, ich lebe alleine. Ja. Und habe ein Bild von einer Dame mal in einer Industrie gesehen, ein ganzheitliches, habe es ausgeschnitten, weil es gut ist, hier irgendwo hinpasste. Ja. Und das, ich habe mich in diese Frau verliebt. Aber das heißt, ja, ich weiß, das ist irreal. Nein, das ist Papier und ich werde das auch nie vergessen, aber ich spreche mit ihr. Ich freue mich, wenn ich nach Hause komme, sage ich mal guten Tag. Und ich weiß leider nicht, wer es ist. Meine erhebliche Bemühungen, das rauszubekommen, sie ist ein Model, wurde immer mit Datenschutz, Hinweis auf Datenschutz abgelehnt, mir die Adresse zu geben. Sie weiß ja auch nichts von mir. Das ist ja. Wie alt ist sie ungefähr? Bitte? Wie alt ist sie ungefähr? Ich schätze sie auf 35, 38 Jahre. Ja. Sehr hübsch, ja, sehr ansprechend, vor allem sie lacht unwahrscheinlich schön und es ist für mich eine Erfrischung, sie anzuschauen. Du lebst alleine. Ich lebe alleine allein. Und ich kenne sie, wenn ich das so sagen darf, schon zwei Jahre. Ah, du bist zwei Jahre. Also das hat ja direkt jetzt mit Tiertelepathie nichts zu tun. Aber im Klartext, du bist verliebt in das Bild einer jungen Dame, die auf dem Cover von einer Zeitung irgendwo war. Ja, die andere Dame, wenn ich richtig verstehe, war ja auch in einem Bild verliebt. Von ihrer Katze und so. Ja, weiter. Müssen wir jetzt nicht weiter ver... Ja, also in der Richtung, ja. Ich sage auch zum Beispiel heute Abend, magst du Fernsehen schauen? Ich liebe gerne gute Musik, hören wir Musik. Mhm. Und ich sehe dann an ihrem Mund, ob sie etwas mehr lacht, dann möchte sie irgendetwas im Fernsehen sehen. Oder wenn sie nicht so sehr lacht, hat sie dann Lust auf Musik. Ja. Wo hängt sie denn? Wo hängt das Foto von der jungen Frau? An der Wand. Wo? In welchem Zimmer? Im Salon, neben meinem Foto und sonstige Fotos, die ich, sagen wir mal, aus meinem Berufsleben habe. Ja. Wie oft am Tag sprichst du denn mit diesem Bildnis, mit dieser Fotografie? Ja, das wird sein, wenn ich sage, wie oft. Morgen sage ich guten Morgen, klar, ja. Und ich bin sehr fröhlich morgens. Ja. Und wir tanzen auch schon mal morgens. Das hilft mir zum Sport. Wie, dann nimmst du das Bild ab und tanzt mit dem Bild? Ich tanze mit dem Bild, ja. Ach. Ich habe früher, ich mache sehr viel Gymnastik morgens. Mhm. Und ich habe alleine getanzt, weil mein Arzt das empfohlen hat. Das ist das beste Training, den es gibt. Und nun tanze ich halt mit dem Bild. Das ist ja wie in einem hochpoetischen Film. Ja, ich habe mit meinem Neurologen darüber gesprochen, dachte, er kennt mich gut, dachte, ist harmlos. Ich werde auch nie vergessen, was es ist. Es ist ein Bild, es ist Papier. Mhm. Ich habe es auch schon mal 6-7 Wochen weggesteckt, sage ich, tu es weg. Aber ich glaube, es ist eine schöne Illusion, kann man das so sagen? Das würde ich sagen. Ja. Die katholische Kirche sagt, das sind Götzen. Sie sagen, es ist eine Illusion, ganz klar. Denn das ist, ich bin mir immer bewusst, um Gottes Willen, ich bin immer bewusst, es ist ein Stück Papier, es kann nicht hören, nicht sehen, nicht denken, nicht fühlen und gar nichts. Aber ich habe gegen die Illusion gar nichts einzuwenden. Ich finde das völlig in Ordnung. Es versüßt dir ja etwas das Leben. Das ist es. Das ist Wenn sie weg ist, muss ich sagen, werde ich traurig. Stell dir mal vor, Johannes, wenn jetzt ein Wunder passieren würde, es würde bei dir klingeln und diese Frau stünde bei dir vor der Tür. Was wäre dann? Da träume ich jeden Tag. Seit 2 Jahren. Aber das sage ich ja auch. Sag ich, wenn du vor der Tür stehst, ich würde die auf meine Arme nehmen und hier hineintragen. Und das ist keine prominente Schauspielerin oder? Ja, sie ist prominent. Sie ist prominent, also man kennt. Aber das wusste ich vorher nicht. Ach so, ja. Das stört mich auch nicht, ob sie nun. Das wusste ich nicht. Ist es denn eine deutsche oder eine? Nein. Nein. Also. Sie ist keine Deutsche, aber sie hat Filme gedreht. Mhm. Sie ist auch Model und erscheint. Und ist oft erschienen in sehr seriösen Illustrierten, in seriöser Aufmachung. Dann vermute ich mal, dass die hübsche Dame wahrscheinlich irgendwo so im Bereich Hollywood wohnt, oder? In Amerika. Vermute ich auch. Ja. Aber ich weiß ja nicht, sie kann ja verheiratet sein, die kann 3 Kinder haben. Die hat während wir hier miteinander reden, das denke ich sehr oft, auch wenn ich mit ihr rede, sie sitzt zu Hause mit ihrem Mann und weiß von mir überhaupt nichts. Das ist ja normal. Sag mal, Johannes. Das ist die Realität nicht. Johannes, unter uns Männern, geht die Fantasie so weit, dass du dir auch erotische Situationen mit ihr vorstellst? Ja, eigentlich nicht. Mhm. Ich habe Bekannte, klar, und ja, das ist eine schwierige Frage. Ich stelle mir schon gerne vor, mit ihr mal zusammen zu sein. Ja, ja. Aber mehr, ich möchte sagen, ich bin sehr, trotz meines vergangenen Berufes, sehr, sehr romantisch. Ja. So 8 Händchen halten, ja, jemanden beschützen oder jemanden richtig lieb haben. Ja. Aber sexuell, nein, das nicht. Das tue ich nicht. Darf ich fragen, was du vom Beruf früher warst? Ja, das ist ein Das passt gar nicht dazu. Ich war Verkehrspilot. Verkehrspilot? Ich war Pilot, ja. Also du hast große... Ich war Flugkapitän, ja. Ja, ja gut, warum passt das nicht? Das passt doch. Ja, und bin und habe auch promoviert. Ich verstehe mich selbst nicht. Wie lange bist du denn solo schon? Solo nach meinen Ehen bin ich jetzt 8 Jahre. Mhm. Könntest du dir real noch mal vorstellen, eine Beziehung zu einer Frau aufzunehmen? Ja. Das schon. Mhm. Nur, was heute da ist, ich bin nicht fertig, um Gottes Willen. Ich habe sehr viele, sehr nette weibliche Bekannte, nicht viele, einige weibliche Bekannte. Mhm. Aber es ist doch so, es hat sich sehr viel gegenüber früher, ich rechne da 30, 40 Jahre zurückgewandelt. Ja, ja. Es ist schon schwerer geworden. Das glaube ich. Fühlst du dich denn manchmal einsam? Ja, das ist ja auch der Grund, warum ich mich freue und sage, aha, ich bin wieder hier, geht's dir gut oder sonst was. Mhm. Es ist klar, in dem Alter, man fühlt sich einsam. Man hat auch ganz kleine, ich bin topfit, aber kleine Wehwehchen, die stören nicht so. Aber ich fühle mich glücklich, wenn ich zu Hause bin. Ich habe ein Genetik zu Hause und sie ist da. Geht es so weit, dass wenn du irgendwie mal unterwegs bist, dich schon freust, nach Hause zu kommen, um sie dann auf dem Bild zu sehen? Beides. Ich freue mich grundsätzlich auf. Ich bin ein häuslicher Typ. Ja. Ich habe zu viel von der Welt gesehen, es war zu laut, zu wild, durcheinander. Mhm. Und ich freue mich auf zu Hause und auf Sie. Ja. Ich verstehe. Also, Johannes, ich finde das völlig in Ordnung. Ich finde das eine sehr, sehr nette Geschichte, sagen wir so. Und mach es ruhig so weiter. Das ist ja es macht dir Freude und darauf kommt es ja an. Und du hast einen realistischen Blick drauf. Darauf kommt es ja auch an. Du hast ja einen völlig realistischen Blick. Den habe ich. Ja. Weil ich ja sage, es ist Papier genau. Sie kann das nicht und dies ist nicht möglich. Nur manchmal denke ich, ob ich überhaupt noch richtig denke. Ach, deshalb habe ich mit meinem Neurologen gesprochen. Der hat fürchterlich gelacht, der kennt mich sehr gut. Ja, aber der hat dann auch gesagt, das ist harmlos. Ja, ja. Er hat aber gesagt, nein, er ist sehr katholisch und hat gesagt, ich selbst bin katholisch, ich bin Christ, muss man sagen. Ja. Ich bin kein Kirchenläufer. Und er sagt, er denkt dran, das sind Götzen und du glaubst an etwas, du hast da etwas, was du nach der Kirche nicht darfst. Mhm. Ich bekomme sie also von allen Seiten ein paar Schläge und habe es vorgezogen, im letzten Jahr niemanden etwas davon zu sagen. Ach, weißt du, mit den Götzen, dann müssen wir auch mal 5 Grade sein lassen mit den ganzen Kirchengeboten. Und also wie gesagt, ich finde das völlig in Ordnung und finde das charmant, dass du das so machst. Und ich habe da keinerlei Bedenken. Ich brauche mir keine Sorgen. Nein, überhaupt nicht. Guck dieses Bild an, tanz mit dem Bild und hab deine Freude damit. Darauf kommt es an. Das beruhigt mich sehr. Lieber Johannes. Das beruhigt mich sehr. Ich habe sehr viel von deinen Sendungen gehört, die manchmal ganz, ganz schlimm sind. Ja. Ganz böse Sachen, die passieren in der Welt. Mhm. Da sage ich immer, bin ich froh, dass es mir noch einigermaßen geht. Ja. Aber diesmal habe ich mal angerufen. Ich habe es noch nie gemacht. Mich hat das sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben, Johannes. Und ich wünsche alles Gute von Herzen und viel Freude mit deiner Fotografie von der schönen Frau. Das ist sehr nett und ich bedanke mich auch sehr für das nette Gespräch. Dankeschön. Und hoffe, dass alles so weitergeht. Ja. Ich habe eben gesagt, ich hätte gesagt, dass ich vernünftig werde. Nee, ich mach's dann lieber nicht. Genau, das werde ich auch. Genau. Dankeschön. Ja, alles tschüss. Ciao. Einen schönen Abend. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Der Johannes. Manuel, 19, guten Morgen. Hi, Manuel. Guten Morgen, Domian. Manuel, um was geht's denn bei dir? Ja, bei mir ist das so, es geht um meine Frau. Um deine Frau, du bist schon verheiratet. Richtig. Seit wann schon? Seit 3 Monaten jetzt. Oh, ganz frisch. Genau. Ja, erzähl mal. Ja, und zwar ist das so, die kam am Samstag nach Hause von der Disco. Ja. Und, ich lag mit ihrer beste Freundin auf der Couch, also ich saß auf der Couch mit ihrer beste Freundin. Du saßt, du lagst nicht mit der. Nein, ich meine, ja, ich höre mich doppelt, deswegen. Ich muss mal eben den Fernseher leise machen. Ja, der Fernseher muss weg. Der andere, so. Der Ton muss weg. Auf jeden Fall, dann kam sie nach Hause auch betrunken. Mhm. So, und ist direkt ausgerastet auch und hat rumgeschrien, was machst du mit ihr hier, bla bla bla, so. Aber du hast nichts mit ihr gemacht, oder doch? Genau. Nee. Nein, hab ich nicht, gar nicht. Ihr saßt ganz normal auf der Couch und habt gequatscht. Eine DVD geguckt. DVD geguckt, okay. Mhm. Genau. Ja. So. Und dann? Hallo? Warte. Ja. Was ist los, was machst du? Dann ist er weg. Dann machen wir weiter mit Heike. Und Heike ist 45. Guten Morgen, Heike. Ja, schönen guten Morgen. Guten Morgen, Heike. Was ist denn dein Thema? Weswegen hast du angerufen? Also mein Thema ist schon etwas länger her. Das ist von 2009. Ja. Da bin ich Zeuge geworden, wie sich nachher herausstellte, ein Stalker sich erschossen hat. Das hast du gesehen? Ja. Ich habe auf der anderen Straßenseite gestanden. Erzähl mal genau, was du gesehen hast. Ja, also ich habe meine Freundin von der Arbeit abgeholt und wir sind einen ganz anderen Weg gegangen als sonst. Und eigentlich war die Frau total hilflos, um die es ging. Mhm. Sie hat den letzten Ausweg gefunden, indem sie laut wurde. Mhm. Und daraufhin hat dann jemand die Polizei gerufen. Das war ihre Rettung, weil der junge Mann hatte eine Pistole versteckt. Also das fand auf der Straße statt, was ja, du gerade erzählst. Ja, das fand auf der Straße statt. Es war sogar noch hell. Mhm. Ja, und daraufhin kam dann die Polizei und die haben die beiden dann erstmal getrennt. Also sie haben den jungen Mann auf den Bürgersteig geführt, wollten gerade einen rechts, einen links am Arm festhalten. Ein Polizist und ein Polizist war es. Mhm. Der hat sich dann losgerissen, ist losgerannt, zu Fall gekommen auf der Bürgersteigkante, hat sich da hingesetzt. In dem Moment hat er die Waffe rausgezogen, hat sich die am Kopf gehalten. Mhm. Und die beiden Polizisten haben natürlich versucht, ihm die Waffe wegzunehmen. Mhm. In dem Moment hat er aber schon geschossen. Also er hat sich quasi in den Kopf geschossen. Dem Polizisten durch die Hand, so ein frontalen Loch durch die Hand geschossen. Mhm. Und die Polizistin dabei auch noch getroffen. Und genau das hast du alles gesehen? Ja. In welchem Abstand ungefähr? Das ging ratzfatz, das waren, wenn es hochkommt, anderthalb Minuten. Nee, ich meine so, in welchem Abstand warst du vom Geschehen? Wie viele Meter entfernt? 50 Meter. Wie viel? 50. 50 Meter, ja gut, ja. Da kann man auch gut alles sehen. Ja. War der Mann sofort tot? Ja. Er hatte keinen Hinterkopf mehr. Er hatte keinen Hinterkopf mehr? Ja. Das hast du auch gesehen? Ja. Du hast gesehen, wie die Schädeldecke hinten weggeflogen ist? Das jetzt nicht, aber ich habe ihn gesehen, wie er da lag und halt das nicht mehr vorhanden war. Mhm. Und ich habe dann auch erschreckenderweise gesehen, wie so ein Loch in der Hand in real aussieht. Von dem Polizisten? Ja. Mhm. Nur ist das, wenn man auch direkt mit den Personen so nichts zu tun hat, aber man an dem Geschehen so nah dran ist, ist das doch sicherlich ein heftiger Schock, so etwas mitzuerleben. Wie hast du das erlebt? Also ehrlich gesagt habe ich... ich würde sagen, ich habe nur reagiert, weil wir haben der Polizistin auch noch erste Hilfe geleistet. Mhm. Die lag dann vor dem Polizeiauto und hat unheimlich geblutet. Mhm. Wo da war die Polizistin auch verletzt? Genau. Ja, die war auch verletzt. Ja. Wo genau? Das war genau an dem, die haben ja so ein Metallding immer an, ne? Diese Weste. Mhm. Mhm. Genau vorbeigeschossen unterm linken Arm, also am Rippenbügel. Mhm. Mhm. Ja. Da hatte sie eine gute Wunde. Mhm. Dass wir ihr das Hemd ausgezogen haben und das einfach nur draufgehalten haben, damit es nicht so stark blutet. Ach so, und das heißt, damit warst du beschäftigt und konntest dich gar nicht so sehr auf die anderen Sachen dann mehr einlassen? Ich habe den Polizisten nur kurz gefragt, ob es ihm irgendwie gut geht. Mhm. Der hat sich dann ein Tuch auf die Hand gedrückt. Ich meine, der junge Mann war halt tot. Mhm. Da war gab's keinen Zweifel. Mhm. Und da hat man einfach nur funktioniert. Mhm. Und hat geguckt, dass die Polizistin das alles super übersteht. Und das ist schon... Ich habe es bis heute nicht verarbeitet. Ich wollte gerade sagen, wie lange hast du gebraucht, um da das so zu deiner Vergangenheit zu den Akten zu legen? Offensichtlich noch nicht, wie du sagst. Nee, gar nicht, nein. Ich meine, so ein Bild, wer sieht das von uns schon real, dass jemand sich den Hinterkopf wegschießt? Ja. Das hat sich ja wahrscheinlich auch enorm eingebrannt in deine Erinnerung. Ja, das ist also ein... in manchen Nächten, da wache ich dann auch auf und habe das Bild, als wenn es gestern gewesen wäre. Mhm. Oder vor einer Stunde. Mhm. Das finde ich auch das Erschreckende. Das halt, das ist von jetzt auf gleich wieder real. Mhm. Und das, Schlimmste ist, man kann es auch nicht wegblenden. Mhm. Wie sehr beschäftigt, sagen wir, wie oft beschäftigt dich dieser Vorfall, der 2009 also, stattgefunden hat? Ehrlich gesagt, da ich jetzt wieder einen neuen Job habe und sehr viel halt auch mit Schusswaffen, Menschen mit Schusswaffen sehe, ist es eigentlich schon sehr häufig. Was für einen Job hast du denn, dass du Menschen mit Schusswaffen siehst? Im Sicherheitsbereich. Ach so, im Sicherheitsbereich. Ja. Ja. Das heißt, du bist in einem Gefahrenbereich, wo vielleicht wieder sowas passieren könnte. Ja, aber ich würde es auch immer wieder tun. Hm. Was genau machst du denn im Sicherheitsbereich? Ich sorge halt für Sicherheit, dass gewisse Menschen wie alle möglichen Verbrecher oder Unbefugte gewisse Räume nicht betreten dürfen. Ach so, du bist selbst eine Frau, die im Sicherheitsdienst arbeitet. Ganz genau, ja. Das heißt, du hast die entsprechende Ausbildung. Ja. Trägst du selbst auch eine Waffe? Nein, würde ich auch niemals machen. Ja. Weil diese Kraft, die dahinter steckt, die ist so gewaltig. Mhm. Ich würde auch, ich weiß nicht, eigentlich müsste jeder das mal sehen, was dahinter steckt, wenn so eine Waffe losgeht. Mhm. Ich wundere mich, dass du in die, damals, warst du damals auch schon in diesem Beruf? Nein. Nein. Dann wundert es mich, dass du in diesen Job gegangen bist, nach dieser Erfahrung, die dich doch ziemlich erschüttert hat. Ja, ich meine, das ist mit einer meiner, ich habe mir das gewünscht, dass ich den Job ausüben kann und habe ihn dann auch glücklicherweise bekommen. Mhm. Vielleicht ist das so ein bisschen Bewältigung von der ganzen Sache. Ja, denn du musst ja wirklich damit rechnen, dass du unter Umständen mit harten Sachen auch da konfrontiert bist. Ja. Was bewachst du? Hast du bestimmte Objekte oder Menschen? Ja, ich kann es ja sagen, ich habe meinen Nachnamen nicht gesagt und am Flughafen arbeite ich. Ach so, okay. Gut, das ist ja ein großer Bereich, wo auch viele andere sind und wo man vielleicht nicht so... Ist auch so eine gewisse Art, gewisse Weise von Sicherheit. Genau. Weil da gibt es halt auch sehr viele Menschen, die einem sofort helfen. Stimmt, da ist so ein Schutzraum irgendwie, weil man da nicht alleine ist. Und, genau. Also ich würde dir raten, oder rate dir, Heike, wenn das so noch dir nachgeht, dass du da vielleicht mal, das muss keine große Therapie sein, aber vielleicht auch ein paar Gespräche mal mit einem Psychologen führst. Mhm. Ich biete dir an, dass du erst mit meiner Psychologin mal sprichst und die kann dir dann noch die entsprechenden Ratschläge geben. Ja, aber eins wollte ich noch kurz sagen. Gerne. Und zwar die Polizistin, die da angeschossen wurde, die hatte ich auch im Krankenhaus besucht, die haben mir den Namen gegeben. Mhm. Und die hat mir Ende letzten Jahres ein Dankeschreiben geschickt. Ach, das ist aber nett. Das fand ich sehr, sehr schön, dass ich halt mit meiner Freundin ihr erste Hilfe geleistet habe und sehr dass nett. Das auch nie vergessen wird. Sehr nett. Das fand ich super. Was ich dich auch noch fragen wollte, das hatte ich gerade nicht richtig gefragt, die Frau, die von diesem Täter, der dann gestorben ist, gestalkt wurde, die kanntest du aber nicht näher oder gar nicht? Nein, gar nicht. Gar nicht. Mhm. Das Kuriose war, dass sie den jungen Mann auch nur einmal gesehen hat. Das hast du hinterher erfahren? Ja, man hat sich ja, wir sind ja alle auf die Polizeiwache, da wurde ja jeder Einzelne gefragt. Wie, die hat ihn nur einmal gesehen und einmal ist gesehen, der schon und so ausgetickt? Das zweite Mal kam er mit einer Pistole und ist erstmal eine halbe Stunde mit ihr durch die Stadt gelaufen mit der Waffe Wahnsinn, halt in der Jacke. Wahnsinn. Das heißt, unter Umständen hätte diese Frau auch tot sein können. Genau. Wenn die Konstellationen anders gewesen wären. Ja, wenn sie irgendwie ein Zeichen irgendwem gegeben hätte, dann hätte sie sofort abgeruhrt. Wahnsinn. Ja. Ja. Heike, wir machen es so wie gerade besprochen. Du legst bitte auf und wirst von der Claudia, das ist heute Nacht hier meine Psychologin, zurückgerufen. Das ist super nett, vielen Dank. Sehr gerne, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Und wir machen weiter mit der Christa, die ist 66. Guten Morgen, Christa. Ja. Hallo, Christa. Ganz kleinen Moment, ich muss mir den Fernseher ausmachen. Ja, ich habe es schon gehört. Hallo Domian. Ja, hallo Christa. Ich freue mich ganz herzlich, dass ich bei dir durchgekommen bin. Ich freue mich, dass du da bist. Über was plaudern wir beide oder reden wir beide denn? Ja. Hat dir dein Redakteur nicht etwas vorher gesagt? Keine Silbe. Ehrlich nicht? Nein, wirklich gar nichts. Ich weiß es nicht. Gut, also pass auf. Ich bin 66, logisch. Ja. In zwei Monaten werde ich 67. Ja. Ich hatte 23 Jahre eine Beziehung, eine Lebenspartnerschaft. Ja? Und ich muss sagen, hat sie den Redakteur gesagt, was du nicht weißt. Ich rede immer so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Das ist mir sehr sympathisch. Ich komme aus Norddeutschland. Das, ne? Höre ich auch und das ist mir auch sehr sympathisch. So, nun pass auf. Das war ja 2011. Und dann habe ich 2 Jahre lang wie eine Nonne zu Hause gelebt. Ja, also da waren die 23 Jahre rum. Richtig. Ja, wie eine Nonne zu Hause. Du, aber hier am Telefon hörst du dich aber anders an. Ist ja egal. Das sagen die Leute immer. Ja. Egal. Na, ich rede wirklich so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ja. So, pass auf. Und diese 2 Jahre, die sind jetzt ja rum. Ja. Und dann hat das bei mir im Kopf geknallt. Ja. Aber fürchterlich. Inwiefern? Ja. Ein Nachbar, der für mich, oh Gott, fürs Fernsehen ist das ja eigentlich ein bisschen Blödsinn, ne? Hat mir immer nur Wasser geholt. Lach nicht. Ja, der hat dir Mineralwasser geholt, eingekauft, ja, genau, für dich. Und dann irgendwann, Jürgen, habe ich mich in diesen jungen Mann verliebt. Christa, sag bloß, wie alt ist denn der junge Mann? 39. Das ist schon ein Unterschied. Hallo. Ja, das ist aber wie ein Unterschied. Hallo, ohne Sexualität von vornherein. Ist er denn? Lach nicht. Nein. Ich bin gleich von vornherein und jetzt ab und zu, ich sehe dich ja im Fernsehen ohne Ton. Ja. Unterhalten wir uns manchmal. Ja. Weiß er denn das? 12 oder 14 Stunden. Nein. Doch. So lange? Ja, natürlich. Wo? Bei dir in der Wohnung? Ja. Über was redet ihr denn so lange? Das glaubst du nicht, Jürgen. Uns geht das Thema nicht aus. Ja, das ist ein gutes Zeichen, wenn man sich sehr mag. Wenn man so viel reden kann miteinander. Ja, du, ich sehe dich ja im Fernsehen. Du, lach dir jetzt über mich. Guck gar nicht in den Fernseher. Das irritiert beim Telefonieren. Ach so. Nee, ich guck nicht hin. Ja. Ist denn der junge Mann in dich auch verliebt ein bisschen? Nö. Aber er muss dich ja schon sehr mögen, wenn ihr so viel miteinander redet. Ja, mögen, ja, aber nicht verliebt. Ist er denn solo? Jein. Jein. Aber so unter uns beiden Betschwestern. Unter uns beiden Betschwestern. Ganz genau. Du würdest schon gerne. Nein. Nein? Nein. Warum nicht? Nee, ich will das nicht mehr. Ach so, das Thema ist abgehakt. Bei mir total. Darf ich wirklich richtig Deutsch reden? Bitte, raus damit. Tote Hose. Never. Aber du würdest gerne mit dem mal kuscheln, oder? Nein. Auch nicht? Nein, ich fasse ihn auch nicht immer an. Also, aber was heißt denn dann verliebt sein für dich? Was möchtest du? Ich habe mich in den jungen Mann einfach nur verliebt. Ja, das habe ich schon das verstanden. Das ist ja das Dumme. Aber wenn man verliebt ist, dann hat man doch auch so gewisse Bedürfnisse, dass man jemanden auch nicht immer ein bisschen in den Arm nehmen oder streicheln. Nee. Och, habe ich immer dann. Ja, du ja. Verstehst du, Jürgen? Ja, aber dann ist es doch eigentlich gut. Dann habt ihr beide eine, was, wie man so sagt, platonische Beziehung. Und ihr kommt. Absolutely. Und dann darf ich nur mal ganz kurz sagen, ich weiß, deine Sendung ist gleich zu Ende. Ja. Und jetzt sagen andere Leute zu mir, morgen früh kaufe ich sogar noch ein Auto. Du kaufst ein Auto? Ja, natürlich. Für dich? Ja, auf seinen Namen. Auf seinen Namen? Ja, ich bezahl's. Oh. Ich hau jetzt das Geld raus, verstehst du? Jetzt wird's aber ernst hier. Ja. Jetzt wird's aber ernst. Wie teuer ist das Auto? Da reden wir nicht drüber. Ja, okay, alles klar. Was ist das für eine Marke? Opel Calibra. Opel Calibra, okay, nicht schlecht. 175 PS. Wow, da geht's aber ab bei euch. Ne, aber ich wollte doch sagen, und jetzt sagen andere Leute, du hast ja einen Knall im Kopf. Und dann hab ich nur gesagt, Jürgen, das ist doch mein Knall, oder nicht? Ja, und es ist dein Geld. Hast du denn so viel Kohle? Ja, noch ein bisschen. Achso, okay. Also wenn der dich jetzt nicht ausnimmt, ich habe Sorge, dass Nein, natürlich. Okay. Wenn das alles im normalen Rahmen ist und du dein Späßchen hast und ihr mal eine schöne Ausfahrt über Pfingsten machen könnt oder in den nächsten Tagen irgendwann, ist das alles okay? Aber lass dich finanziell bitte nicht ausnehmen, liebe Christa. Da musst du ein waches Auge drauf haben. Ja, ne? Natürlich. Ich muss ein waches Auge auf meine Uhr haben, denn die ist jetzt gleich die Zeit. Ja, ich sehe das. Schön, dass wir gesprochen haben. Alles Liebe, und alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Dass ich mit dir sprechen konnte. Tschüss. In der Technik, Volker Tarke, morgen freie Themennacht auch. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Ihr könnt morgen ab 0 Uhr anrufen. Bis dann.